Eremitage. T. und ich haben uns im Internet gefunden, und zwar auf der Seite für Einsiedler. Wahrscheinlich wissen deren Betreiber nichts von Achim von Arnims Zeitschrift für Einsiedler, erschienen von April bis Oktober 1808, und finden nichts dabei. Es macht doch Sinn, die zu verlinken, oder? Dass es diese Website gibt, wussten wir beide nicht, bis wir aufgrund unserer Anfragen dorthin geführt wurden, weil nämlich er sich als Einsiedler bezeichnet und ich eine Einsiedelei angeboten hatte. Da er, wegen was auch immer, Knall auf Fall die deutsche Arbeitswelt verlassen hatte, ohne Krankenkasse, Sozialhilfe, Job etc., besaß er nichts außer seinem Kater, einem alten Fiat, einem Computer, seinem Wissen und seiner Geschicklichkeit. Bei mir konnte er sich eine unbehelligte Bleibe schaffen. Nach 10 Jahren siezen wir uns noch immer, und dabei bleibt es. Ich zahle seine bescheidenen Lebenskosten, er hütet Haus und Grundstück, hilft, wo er kann. Das ist alles.